Am 19. Dezember wurde der Wasserkanal der ersten Bauetappe im Bezirk Südhwanghae eingeweiht. Der Kabinettsvorsitzende Park Bong-ju, die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Erbauer, die sich am Bau des Wasserkanals beteiligten, die Mitarbeiter und Werktätigen des Bezirks nahmen an der Einweihungsfeier teil. Park Bong-ju, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DIVJK und Vorsitzender des Ministerkabinetts, verlas das Gratulationsschreiben des Setka der Partei der Arbeit Koreas an die Erbauer und freiwilligen Helfer, die den Wasserkanal der ersten Bauetappe im Bezirk Südhwanghae hervorragend bauten. Darin wurde hervorgehoben, unter Führung der Partei hätten die Koreaner mit der Priorität der Entwicklung mit eigener Kraft den Wasserkanal der ersten Bauetappe im Bezirk Südhwanghae gebaut. Es zeuge vom unbeugsamen Geist und der unerschöpflichen Kraft des koreanischen Volkes. Es sei ein ewiger Reichtum, der von wichtiger Bedeutung für die Entwicklung der Landwirtschaft und die Territorialverwaltung des Landes sei. So schätzte das Setka der Partei der Arbeit Koreas die Erbauer und freiwilligen Helfer beim Bau des Wasserkanals im Bezirk Südhwanghae hoch, die den eisernen Willen, dass Korea sein Vorhaben um jeden Preis bewerkstellige, vor aller Welt demonstriert und einen großen Schritt für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages getan haben. Go In-ho, stellvertretender Vorsitzender des Ministerkabinetts und Minister für Landwirtschaft, hielt eine Einweihungsansprache. Anschließend gab es Reden.